wunderschönen guten Abend. Hier ist DIY or Die. Und wir sind heute wieder zu dritt. Andi an den Platten. Und Alex ist auch wieder mit dabei. Ja, hi. Ich habe mich wieder mit reingezeckt. Genau. Hat sich aufgedrängt. Konnten wir nicht Nein sagen. Das waren Glaxo Babies aus Bristol, waren die. Und zwar ist es ein Reissue von ihrer Put Me on the Guest List 12-Inch rausgekommen auf Superior Viaduct. Und das war eine Post-Punk-Band, so von 77 bis 80. Irgendwann später haben die sich dann nochmal reuniert und haben nochmal ein bisschen was gemacht. Aber so diese Aufnahmen auf der Platte sind von 78 bis 79. Wir haben gehört Burning. Glaxo Babies haben sich benannt nach einem Pharmazieunternehmen. Und da gab es wohl so einen Skandal, dass ganz viele an einem toxischen Impfstoff bleibende Schäden erhalten haben. Und dann muss man sich als Post-Punk-Band danach benennen. Ich habe in Dresden lange Zeit neben einem Werk gewohnt, was von GlaxoSmithKline war. Ist das? Ja, das war dann später, es war ganz früh Glaxo und dann haben die sich mit irgendwelchen anderen... Schweine, ey. Ja. So machen sie es. Ja. Ja, genau. Und auf der Platte sind so ein bisschen nervösere Songs. Also ja, der Song war auch nervös, aber es gibt auch noch punkigere Songs, wie zum Beispiel Police State. Und dann nochmal so ein bisschen eher ruhigere, atmosphärischere Songs. Und die ist ziemlich gut. Ich kannte die vorher nicht wirklich. Also der Name ist irgendwie mal aufgetaucht, aber ich habe mich irgendwie nie damit beschäftigt. Und dann habe ich da vor einer Weile mal reingehört und habe mich gefreut, dass ich dieses Reissue gefunden habe. Put Me on the Guest List, rausgekommen auf Superior Viaduct. Ja, wir hatten noch gerade überlegt, dass man das Label erstmal durchhören müsste. Ja, das ist Andis Hausaufgabe für die nächste Sendung. In letzter Zeit viel davon gekauft. Ja, und ja genau, da hatten wir letzte Sendung, haben wir auch was vorgestellt. So, und dann gehen wir jetzt zu was ganz Neuem über. Ich habe die neue Brain Flannel. Ja, ich weiß es nicht. Das wird mit zum F und dann kommt zum Ungleichheitszeichen. Ja, genau. Und aber die Bandcamp-Seite ist auch mit Brain Flannel und ich hatte das auch öfter mal irgendwo so. Genau, es steht auch auf der Facebook-Seite mit dabei. It's pronounced Brain Flannel. Ich habe nur keinen Schimmer, was es heißen soll. Ja, Flanellhemden. Ein Gehirnflanell? Keine Ahnung. Okay. Gehirnflanell. Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, um jedes Programm in die Knie zu zwingen. Ja. Wegen dem Ungleichheitszeichen? Ja, wegen den Dateien, wenn das dann... Ja. Also es geht, aber es ist immer so ein Gefriemel. Ja. Läuft. Das ist immer clever, wenn man irgendwas in den... Die irgendwelche Probleme Symbole hat man halt in den Bänden. Da muss man nicht die Namen ausfüllen und so ein Scheiß. Da steht es halt einfach auf der Platte. Da ist jemand anderes schon gemacht und Geld dafür gekriegt. Gehirnflanell. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid, also die Band ist auf jeden Fall sehr großartig. Ja, die ist super. Die hatten schon mal eine 12-Inch draußen, die da hieß Rough Sleep, die hatten wir auch vorgestellt. Ich glaube, Raffi hat die vorgestellt, ne? Ich glaube, Raffi hat mich auch auf die gebracht. Und und jetzt haben sie eben Empty Set rausgebracht auf Sorry State und Grave Mistake. Und das ist auch wieder total spitze. Und wie wir gerade noch hier vor wenigen Minuten festgestellt haben, auf der Rückseite der LP ist ein Bandfoto, das auf dem Kopf steht. Und ich habe es noch nicht umgedreht, aber Andi hat es einfach mal umgedreht und da haben Leute Star Wars Shirts an. Das kann man erwähnen. Und wir hören jetzt... Muss man. Und wir hören jetzt Empty Set von Brain F, von der Empty Set 12-Inch und das geht so. Oh, Brain F mit Empty Set von der Empty Set 12 Inch rausgekommen auf Sorry State und Grave Mistake. Und es ist eine Band aus North Carolina. Und ja, es ist so super garagiger, mega treibender Punk mit Sänger und Sängerin. Und ich finde es so geil, wie chaotisch es wirkt. Durch diesen versetzten Gesang. Und manchmal singen die auch zusammen, aber meistens versetzt und auf sehr unterschiedliche Art eigentlich. Also jeder für sich, aber es passt total gut zusammen. Und sie klingt teilweise so mega lässig, bis auch irgendwie ein bisschen gelangweilt. Das hat sowas, sowas mega lässiges, sehr, sehr cooles. Was ist da zu ihrer Textzeile? Diese ja, genau. Stop being so damn bored wurde da gerade sehr oft gesungen. Ja, aber das finde ich auch der größte Pluspunkt. So dieses gemeinsame Singen und halt auch gerade in diesem Wechsel. Man hat halt nicht dieses, so eine Frauenband oder so. Also es ist halt, so eine Frauenband. Ja, halt. Das ist ja sonst so der Bonus, den man da so kriegt, wenn man so ein Mädchengesang hat. Und das ist halt dort nicht so durchgezogen, sondern halt einfach gut mit eingebaut. Also es ist nicht so... Gut mit eingebaut, aber sie ist ja die Hauptsängerin. Ja, natürlich. Okay. Ja, der Gitarrist, der darf da noch ein paar Mal mit reinbrüllen. Ja, und ich finde es auch sehr cool, weil es hat teilweise sowas Gehetztes. Ja, auf jeden Fall. Und ist dadurch sehr, sehr, sehr, sehr mitreißend. Also sowohl von der Musik her als eben auch vom Gesang. Und wir haben heute noch viel vor, deswegen gehe ich jetzt sofort zur nächsten Platte über. Und das ist Criminal Code. Die wollte ich beim letzten Mal schon mitbringen. Da bin ich dann nicht dazu gekommen. Da habe ich die No Device LP mitgebracht. Rausgekommen auf Deranged. Und das ist eine Band aus Tacoma. Die habe ich schon mal vorgestellt. Das ist jetzt die zweite LP. Ausnahmsweise kein weißes Layout. Ich habe, also es gibt eine 7-Inch, die ist auch relativ schwarz. Die habe ich nicht, aber alle anderen sind weiß mit sehr minimalistischem Design. Und hier ist es jetzt schwarz mit einem brennenden Fenster. Ich zeige euch das mal. Ich finde das jetzt nicht so schick. Aber ist halt man muss darüber hinwegsehen, weil die Platte selber ist nämlich total super. Auch gehetzt, treibend, aber anders als Brain F. Und wir hören das jetzt einfach an. Es sind so klirrende Post-Punk-Gitarren und es ist aber trotzdem irgendwie Hardcore-Punk und es ist sehr, sehr gut. Und wir hören auch hier den Titelsong No Device von der No Device. Yeah. Das war ein Criminal Code mit No Device von der gleichnamigen LP. Und wir machen sofort weiter mit der neuen LP von Estranged. Da sage ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dazu, weil die haben wir ja auch schon öfter gespielt. Ist die dritte LP von Estranged aus Portland. Und mir gefällt sie besser als die Subliminal LP, also als die zweite. Obwohl ich es jetzt nicht großartig festmachen kann, an was es liegt. Und wir hören Play for Keeps. So, das waren Estranged mit Play for Keeps. Andi hat Estranged gerade noch ein bisschen abgefeiert. Möchtest du zu der Platte noch irgendwas sagen? Ich finde sie die bisher beste. Es ist auch die also bisher poppigste und auch teilweise sehr rockig. Und ich finde es auch froh, finde es auch gut und bin sehr froh, dass sie nicht im Stile der ersten beiden LPs weitergemacht haben, weil eine dritte LP in dem Stil wäre langweilig gewesen. Deswegen großes Lob an Dear Strange, dass sie so viel Abwechslung sich doch getraut haben. Und ich finde es klasse. Ich finde die erste immer noch am besten und insgesamt ist es Strange. Meistens irgendwie doch eher Hintergrundmusik für mich. Obwohl ich es gut finde. Ja, aber es reißt gedacht, mich nicht mit. So. Das, ich habe nämlich auch jetzt überlegt, wie gut oder schlecht ich die jetzt im Vergleich zu den anderen finde, aber ich habe die auch immer nur so gehört. Also auch nicht, dass ich jetzt dachte, oh Gott, das muss ich wegschalten und so, sondern halt schon gut, aber halt Hintergrund, wie du sagst. Ne? Aber auf der ersten zum Beispiel, so dieses There's No Love in This Town, und noch einen anderen, das sind so Hits, da fange ich dann auch an mitzusingen und zu tanzen. Und hier ist es so, ja, ist okay. So, wir bauen jetzt hier kurz ein bisschen um und wir haben jetzt nämlich heute ein Interview für euch. Da geht es um das Keep It Evil, das am 26. April in der Desi stattfindet. Mehr darüber erfahrt ihr jetzt gleich im Interview. Wir werden später ein Gästelistenplatz für das Keep It Evil verlosen. Wir sagen es dann vorher nochmal an, wenn ihr uns anrufen dürft, weil wir würden euch bitten anzurufen, während wir ein Lied spielen, weil wir dann einfach kurz euren Namen notieren und also noch nicht jetzt anrufen, sondern später. Ich schreibe schon mal ein paar Namen auf. Ja, genau. Und wir ziehen dann. Genau. Ja, und jetzt hören wir mal in das Interview rein. Wir schauen mal, ob das funktioniert, wie das so okay. soll. Auch in diesem Jahr findet wieder das Keep It Evil Festival statt und zwar am 26.04.2014 um 18 Uhr in der Desi. Ich bin hier mit einem Teil des Keep It Evil Teams und die wollen mir gerade verraten, was denn auf dem diesjährigen Keep It Evil geboten ist und welches Motto euch denn da hinlocken soll dieses Jahr. Ja, also das diesjährige Motto des Keep It Evils ist Superheldinnen. Da wir ja letztes Jahr die Zombie-Apokalypse hatten, muss es dieses Jahr natürlich Leute geben, die die Menschheit wieder von Zombies befreit und rettet. Und was ist dann da so geboten? Also wir haben dieses Jahr 7 Bands. Da werden zuerst mal zu nennen die Afterlife Kids aus Berlin. Das ist so eine, naja, die spielen so 90er Hardcore Emo-Mosh-Terror quasi, also so nennen sie sich selber. Das trifft aber eigentlich auch ganz gut zu. Dann spielen Hysterese aus Tübingen, die schon öfters mal in der Region gespielt haben und auch eine ziemlich gute Platte veröffentlicht haben und vielleicht beim Keep It Evil ja schon ihre nächste Platte dabei haben. Naja, Hysterese kennt man mittlerweile, aber das ist so, das sind so Schweden-Punk und sehr melodisch und schön mit doppeltem Gesang. Also das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, dann vielleicht als nächstes zu nennen Zaffa. Die bezeichnen sich angeblich selber als eine Emo-Band, stimmt aber nicht, sondern das ist im Prinzip einfach Grind. Eine sehr grindige Crustband mit dem verdienten Schlagzeuger Jan Hardcore an der Batterie. Ja. Genau, dann geht's weiter mit 9-11. Das ist Modern Hardcore aus Frankreich. Ich weiß gar nicht genau, woher. Weißt du, wo die herkommen? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wir sind so viel auf Tour, da muss man das gar nicht wissen. Dann dieses Jahr unsere Lokalhelden sind I Refuse aus Erlangen und Ballstein. Die spielen Punk, aber in gut. Mit wunderschönen Texten und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß immer wieder. Na, die Notions stehen so ein bisschen in dieser Revolution Summer DC Hardcore Tradition, würde ich jetzt einfach mal behaupten, und machen so Post-Hardcore. Also es ist auch mit einem von Zaffa, aber eine ganz andere Kante, als man von Zaffa erwarten könnte. Also ich bin schon sehr gespannt. Es ist eine sehr neue Band, da hat man noch nicht viel Gelegenheit gehabt, die mal live zu sehen. Und die Evil Keepers. Über diese Band ist nicht besonders viel bekannt, aber es ranken sich einige Gerüchte. Es ist nicht besonders viel bekannt und es soll noch viel weniger bekannt werden. Ihr müsst zum Keep It Evil kommen, um herauszufinden, worum es da geht. Es ist auf jeden Fall einer der seltenen Auftritte dieser Band. Die Band besteht außerdem aus Superhelden, das kann man sagen. Und super Anti-Heldinnen. Das waren die Bands. Es findet aber auch ein mannigfaltiges Rahmenprogramm auch dieses Jahr wieder statt, wie in jedem Jahr. Immer nur überzeugend, überraschend, wunderschön. Was erwartet die Leute heute, dieses Jahr? Also dieses Jahr ist ja das Thema Superhelden, wie wir vorhin schon gesagt hatten. Und das ist natürlich wieder mit viel Basteln und Nähen verbunden, mit Superhelden-Outfits selber gestalten und viel Spaß haben. Die einzelnen Punkte sind? Also es gibt einen Vortrag von Frank Abrug-Schneider, der heißt »In die Hände gespuckt«. Und der wird bestimmt auch ziemlich interessant und ausführlich, glaube ich auch, so was man von ihm hört. Des Weiteren zu nennen sind die Superhero Mission Cards. Das sind Missionskarten, die am Abend des Kippetives ausgeteilt werden und Besucher mit bestimmten Aufgaben überfordern oder herausfordern werden, vermutlich. Genau. Viel mehr wollen wir dazu aber noch nicht sagen. Ja, wie jedes Jahr gibt's natürlich auch wieder ein Quiz. Und dieses Jahr geht's darum, dass kleine Kinder entweder Begriffe aus dem Superhelden- oder Hardcore-Bereich erklären. Und ihr dürft dann natürlich fleißig mitraten, was denn die meinen. Ganz im Sinne des Hardcore-Dings da. Gibt auch eine DIY-Station dieses Jahr, also das ist eine Kostüm-Nähstation, also da werden wir euch diverse Materialien zur Verfügung stellen, mit denen ihr dann euer eigenes Superhelden-, Superheldinnen-Kostüm fabrizieren dürft oder könnt. Das Ganze nennt sich dann From Zero to Hero und ihr habt natürlich dabei Unterstützung von einem professionellen Nähteam. Und ich habe auch gehört, dass man sich da in eine bestimmte Fotobox, jetzt mal auf Deutsch übersetzt, reinbewegen kann, um sich sozusagen zu verewigen mit dem eigenen geschneiderten Kostüm. Wie kann man sich das vorstellen? Also es gab es ja die letzten Jahre schon öfter beim Keep It Evil, aber dieses Jahr scheint es doch noch ein bisschen fancier zu werden. Ja, dieses Jahr ist es so ein bisschen wie bei so einer Greenbox, dass man einfach vor so einem Hintergrund sich fotografieren lässt und sich dann am PC einen bestimmten Hintergrund aussuchen kann, mit dem man dann seine Lieblingspose extrem cool rüberbringen kann. Gibt es denn sonst noch was, auf was man sich freuen kann? Ja, dieses Jahr wird der Abend dann abgerundet vom Fantastic Punk Body Jang. Das sind Leute von DIY Die. Also ich glaube, ich weiß nicht, der Andy, ich weiß nicht, ob es noch mehr sind, aber der wird dann auf jeden Fall am Ende auflegen, wenn dann quasi die Bands gespielt haben und der Abend so ein bisschen ausläuft. 8 Jahre Keep It Evil Festival. Ja, 8 Jahre Arbeit. Was motiviert euch noch heute? Naja, das hängt einem schon in den Knochen, diese 8 Jahre, muss man schon sagen. Also es ist auch schwierig, sich nach den 8 Jahren immer noch was, also so ein tolles Programm einfallen zu lassen. Ist tatsächlich schwierig, gerade für mich persönlich. Also, naja, sollen die anderen noch was dazu sagen? Ich bin da jetzt schon ziemlich ausgebrannt mittlerweile. Ja, also die 8 Jahre sind eigentlich recht schnell vergangen und man ist ja doch immer recht schnell zu einem neuen Thema gekommen dann, weil es einfach doch viele, viele große Spektren gibt, die sehr ergiebig sind, um daraus ein schönes Keep It Evil zu machen. Ja, und was waren eure Lieblings-Keep It Evils? Also mein persönliches Keep It Evil ist natürlich immer das diesjährige, weil das Rahmenprogramm sich einfach von Jahr zu Jahr steigert und immer lustiger wird. Und jetzt die letzte Frage, warum sollten die Leute zum Keep It Evil kommen? Wer dieses Interview durchgestanden hat, muss einfach zum Keep It Evil kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, das Keep It Evil ist ein cooles, unabhängiges, selbstorganisiertes Punk-Festival und die Leute, die das machen, die achten drauf, was für Bands spielen und machen sich viele Gedanken und es ist schon irgendwie, also ich kenne irgendwie wenige Festivals, die mit so viel Liebe zum Detail irgendwie jedes Jahr gemacht werden. Das ist irgendwie, glaube ich, schon ganz cool. Also da sollte man sich schon überlegen, ob es nicht nett wäre, da vielleicht vorbeizuschauen. Wir hören zum Abschied noch Vogue von der Hysterese-LP und wünschen uns, dass ganz viele Leute das Keep It Evil 2014 besuchen. Down, down, down. Das waren jetzt Hysterese mit Vogue und davor habt ihr das Interview zum völlig unprätentiösen Keep It Evil gehört und auf das wir uns alle sehr, sehr freuen. Das wird toll. Und jetzt darf Alex ein paar Sachen spielen und bei dem ersten Lied, das Alex gleich spielt, dürft ihr anrufen unter der Telefonnummer 0911 für Nürnberg 4500 3x die 6 und dann könnt ihr eventuell einen Gästelistenplatz für das Keep It Evil am 26. April in der Desi gewinnen. Und jetzt darf Alex ein bisschen quatschen, aber nicht so viel, wir sind nicht hier so nicht viel. Bei der Hornstrecke. Okay. wir haben auch nachgeguckt, ihr habt 1:43, wenn ihr das innerhalb des ersten Lieds schafft. Und das erste Lied ist von Robinson Krause. Das ist eine Band aus Norddeutschland, sage ich jetzt einfach mal, um nicht falsch zu liegen. Das ist doch eine gute Angabe. Ja. Kann man nichts falsch machen, glaube ich. Oder wenig, wenig. Ihren Lied heißt Focke 100 und danach spiele ich noch Casanovas schwule Seite mit dem Lied Überall Krieg. Und das ist von den Klaus Lühr, so eine Band, von Knochenfabrik und Chefdenker und sowas ist das so der Heini, der das alles gemacht hat, relativ bekannt anscheinend, soweit ich das jetzt interpretiere. Und der hat jetzt, die Band hatte vor 11 Jahren oder was eine Platte rausgebracht, die ich halt mega hart abgefeiert habe damals. Und jetzt letztes Jahr halt diese Single, wo das halt drauf ist. Die Single dazwischen? Heißt Der Mann mit dem goldenen Knie. Wie bitte? Und dazwischen? Haben die nichts gemacht. Ah, okay. Also nicht mit der Band. Das ja. ist halt eher so eine projektartige Sache, glaube ich. Für okay. den, wo halt, der hat mal gemeint, so die Lieder, die halt nicht zu Knochenfabrik oder Chefdenker passen, die haut er dann mit Casanovas schwule Seite raus. Und das interessiert mich wahrscheinlich daran, dass es so eigentlich Müll ist, aber halt eigentlich gut. Also für mich ist es grandios. Und es sind beides Lieder, in denen was aufgezählt wird. Und jetzt geht das los. Nie wieder Platz und schieben. Nie wieder Franchise-Videos sehen. Nie wieder Pickel kriegen. Nie wieder Panik schieben. Nie wieder leeres Portemonnaie. Nie wieder Shop betrieben. Nie wieder Scheiß Pro 7. Kein ZDF, kein ARD. Nie mehr den Unruf wählen. Nie wieder Herz zu zählen. Keinen Empfang auf UKW. Nie wieder Klimawandel. Nie wieder Drogenhandel. Kein Mitglied im ADAC. Nie mehr im Bierzelt schunkeln. Nie mehr im Buckelmuckel. Scheiße riechen, nie mehr was ich nicht versteh, nie mehr Gefühle finden, So. Wir haben jemanden gefunden, der den Gästelistenplatz fürs Keep It Evil bekommen hat. Also braucht ihr nicht mehr anrufen. Vielen Dank für die vielen 100 Anrufe. Mhm. Ja. Es hat die ganze Zeit durchgehend geklingelt. Ich hab die Lieder gar nicht gehört. Welche? Ja, vom Telefon klingeln. Ja, genau. Ja. Welche Lieder, genau, die. Was spielen wir jetzt? Oder reden wir noch? Möchtest du noch was spielen? Ich habe auch was dabei. Ja, du hast auch was damit dabei. Ich habe auch noch was dabei. ja, das ist Also wenn du so unentschlossen bist, dann... Ja, es ist ein harter Übergang. Obwohl es ist eigentlich immer ein harter Übergang, oder? Aber noch haben wir deine moderne Technik angeschlossen und dann ist es nicht so durcheinander. Das macht Sinn, ja, das macht Sinn. Und dann darfst du noch. Okay, das nächste sind zwei Bands, die beide mit Tele anfangen. Die eine Band, die habe ich heute erst gehört, die heißt Teletrom. Trom. Das ist nicht Englisch. Aus Kanada sind die. Oder der. Das ist, glaube ich, ein Ein-Mann-Projekt, aber irgendwie tritt er auch auf. So ganz alleine. Ich weiß es nicht, weil es ist schon. Es sind halt Bands mit Synthesizern drin. Das macht die halt recht ähnlich. Und er hat geschrieben oder in so einem Interview gesagt, dass er sich an so The Nerves oder Busy Signals, so ein bisschen an diesem Powerpop-Kram orientiert hat und das aber in so ein bisschen Futuristik irgendwie machen wollte. Und er hat gemeint, weil diese ganzen alten Power-Pop-Bands, die hätten so viele Lieder über Telefone. Ja, das ist das Erste, was einem bei Nerves einfällt. Hanging on the Telephone. Genau. Und da hat er sich gedacht, er macht halt auch Lieder über Telefongespräche. Und das Lied heißt halt auch dann Dial Tone. Und wo ich das gehört habe, fiel mir dann halt Telecommander ein. Das ist eine französische Band, die halt hier auch schon mal gespielt hat, wo ich mega neidisch war, dass ich nicht hier sein konnte. Da warst du noch nicht cool. Da war ich noch nicht westdeutsch. Keine Ahnung. Nee, und da habe ich heute gelernt, dass das heißt Fernbedienung. Mhm. Telecommand. Mute. Aus, off, on. Und ja, von denen das Lied Jour sans fin. Mit meinen nicht vorhandenen Französischkenntnissen würde ich das als Tag ohne Ende übersetzen. Und das von dem Demo. Und ich habe heute gesehen, dass sie ganz viele neue Lieder haben, die ich mir aber alle erst noch anhören muss. Okay, ja, viel Spaß damit, Telefone und so. Tired of Et au lecteur, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours, Paris. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions. La météo nationale prévoit un super blizzard. Ça va décoiffer. Oui, ça va décoiffer, mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si particulièrement passionnante. Et particulièrement froide. Oui, particulièrement froide, mais une question majeure sur toutes les lèvres. Toutes les lèvres cherchées. Oui, les lèvres cherchées. Point nommé. Croyez-vous que Phil verra son ombre à son réveil? Le fils de Fuchs et Tony? Oui, bûcheron, bûcheur, c'est le jour de la marmotte. Debout les morts, il y en a marre les mottes. Survivre à un crash, il ne s'agit pas que de l'explosion. Je me suis fait écraser, poignarder, empoisonner, congeler, pendre, électrocuter. Et vous, feriez quoi, vous, si vous étiez coincé quelque part? Si chaque matin était sec comme on le met, quoi de facile? Ça ressemblerait vachement à ma vie. Tu veux vomir ici ou dans la voiture? Brechen wir das. Zack. Wir abgewürgt. Wir verstehen es eh nicht. Also ich nicht. Einfach abgewürgt, obwohl man das nicht darf. Lieder abwürgen. Man soll auch beim Radio nicht essen. Das soll ich jetzt sagen, was wir machen sollten? Du kannst ja nochmal sagen, welches Lied das war. Wie gesagt, war es das Lied Jean-Saint. Du wolltest nur mal hören, wie beschissen ja, natürlich. Ich Französisch aussprechen kann. Von der Band Telecommand. Ja, und nur um das auch nochmal hier zu sagen, Teledrome fand ich ganz geil. Ja, und hier ist übrigens immer noch DIY or Die, auch wenn hier I Got You, Babe und Disco-Musik kommt. Und jetzt darf Anni noch ein bisschen was auflegen. Ja. Genau, jetzt kommt nämlich nochmal zum Schluss, weil wir eine Hardcore-Punk-Sendung sind, Hardcore-Punk. Ich hatte ja eigentlich auch noch ein Outro. Ich habe nichts Aktuelles heute dabei, dafür aber drei alte Scheiben, und zwar aus New York City, einer Stadt, die eigentlich immer sehr wenig Beachtung von mir findet, weil ich doch so Westküsten fixiert bin. Und wenn ich mich im Osten der USA 80er, 70er mäßig rumtummel, dann doch eher Boston und Washington DC als New York. Und es ist ein Riesenfehler, wie die nächsten drei Platten, die ich mitgebracht habe, Songs, die ich mitgebracht habe, zeigen. Ich rede gar nicht groß rum. Los geht es mit der großartigen Band Crowd und dem Song Bogus. Danach hören wir eine meiner absoluten Lieblingsbands ever, die False Prophets mit dem Song Blind Obedience von ihrer ersten LP, und dann noch den absoluten Klassiker Reggae News mit dem Song USA, auch für mich eine der, ja, wahrscheinlich Top 10 Ami-Hardcore-Bands. Genau, drei Bands in Hardcore-Bands aus New York, die zeigen, dass New York auch noch mehr konnte als Skinhead-Hardcore und Positive Views, sondern auch, ja, eben richtig gescheiten Hardcore-Punk. Und damit geht's los mit Crowd, Bogus. Viel Spaß. Para la luz. Okay, also wir wissen nicht, was passiert. Es werden einfach irgendwelche Sachen abgespielt. Wo die herkommen, wissen wir nicht. Läuft denn die Platte gerade? Ja. Okay. Also wir hatten hier von Laptop auf Vinyl umgestellt und irgendwie sollte das eigentlich gar nicht so schwer sein. Aber da tut sich gerade nichts. Das ist ziemlich blöde. Nee, ich kann hier rumdrücken, wie ich will, aber es tut sich einfach überhaupt nichts. Tja. Ja, das heißt fast, dass wir, ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt dann, wir probieren jetzt mal, ob von deinem Laptop noch Musik kommt. Dann spielen wir jetzt einfach mal kurz Goodthrop. Das geht sowieso nicht so lange. Das ist total Hammer, Hardcore-Punk aus London. Die 7-Inch ist, glaube ich, schon von 2012. Die haben jetzt aber auch gerade was Neues rausgebracht. Das Lied heißt Back und es ist einfach nur Hammer. Wir probieren das jetzt mal. Ich kann da noch eins dranhängen. Das ist von Bouquet. Wir müssen jetzt erstmal testen, ob es geht, weil das ist jetzt derselbe Regler und irgendwie geht gerade gar nichts mehr. Wir probieren jetzt mal. Special. Did you find everything you were looking for? Hier ist immer noch DIY or Die und jetzt ist alles wieder gut. Es war der Mixer, der uns einen Streich gespielt hat. Und jetzt hören wir noch von Andi. Ja, jetzt hören wir dann erstmal tatsächlich aber nur einen Song, den ich schon angekündigt habe, nämlich Crowd mit Bogus. Wir hoffen, es klappt und wir haben keine Probleme. Viel Spaß. Das waren Crowd mit Bogus aus New York und ja, leider wurde das New York Hardcore-Set ein bisschen zerstückelt, aber macht nichts. Wir sind auch schon jetzt am Ende der Sendung. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass es dieses Mal dieses Mal keinen Veranstaltungskalender gab. Das könnt ihr auf unserem Blog nachlesen, genau. diyodar-radio.blogspot.de. Und jetzt hören wir... Genau, jetzt hören wir noch ein Outro. Nochmal New York Hardcore habe ich vorhin auch schon angekündigt. False Prophets mit Blind Obedience. Und wir sehen uns am vierten Montag im Mai wieder. Ja. Na, ich mache mit der Jazz noch einen Hornstrecker demnächst. Also da könnte man noch gucken dann. Oh ja, April. Genau. April. April. Ja, danke für den Hinweis vom Neuland-Kollegen. Wir sehen uns 2015. Ja, genau. Ja, genau. DIY or Die ist demnächst bei Hornstrecke zu Gast. Jo. Teilweise. Teilweise, partiell. Bis dann. Tschüss. Tschüss.